Berg, mit Salbern Tal, mit Salbern Berg, mit Salbern Tal, fahren wir auf den Berg, die Salbern bringt uns auf ins Tal. Ja, gestern Abend, Schatz, nach oben fuhr ich, weißt du wohin? Dort, wo Dank mein Herz nicht kränken kann, ich, da fuhr ich hin. Dort, wo das Feuer brodelt, doch man fliehen kann, bei Gefahr. Dich nicht verfolge, misst dich nicht ermüde, der Himmel gar. Fahren wir auf den Berg. Fahren wir auf den Berg, mit Salbern Berg, mit Salbern Tal, mit Salbern Berg, mit Salbern Tal. Fahren wir auf den Berg, die Salbern bringt uns auf ins Tal. Man kommt vom Tal ganz einfach auf den Berg rauf, ohne zu gehen. Man sieht von Cedar Frankreich und auch Spanien, ich kann nicht sehen. Vom Seil zum Himmel hoch wird man gezogen, gesagt, getan. Ganz leicht, so wie der Wind, kommt man geflogen, bergab, bergan. Fahren wir auf den Berg. Fahren wir auf den Berg. Bis Salbern Berg, bis Salbern Tal, bis Salbern Berg, bis Salbern Tal. Fahren wir auf den Berg, die Salbern bringt uns auf ins Tal. Er stieg ganz hoch, mein Schatz, ganz hoch, ja stieg er, den Kopf verdreht. Er fuhr hinauf und dann auch wieder runter, vor dir steht. Sein Kopf, der dreht und dreht und dreht und dreht sich, dich sieht er an. Dein Herz, das singt nur immer, bitte nimm mich zu deinem Mann. Fahren wir auf den Berg. Fahren wir auf den Berg. Mit Salbern Berg, mit Salbern Tal, mit Salbern Berg, mit Salbern Tal. Fahren wir auf den Berg, mit Salbern bringt uns auf den Tal. Fahren wir auf den Berg. Fahren wir auf den Berg, mit Salbern Berg, mit Salbern Tal, mit Salbern Berg, mit Salbern Tal. Fahren wir auf den Berg, die Salbern bringt uns auch ins Tal.